Entwicklungshilfe aus dem Irak. Wer arm ist, hat also in der Schule gepennt und war zu faul, etwas Ordentliches zu lernen? Wer das sagt, ist dumm, auch wenn er eine 1 in Mathe hat. Denn erstens haben wir ja schon eine kleine Vorstellung davon bekommen, dass manche Kinder mehr oder andere weniger gefördert werden. Zweitens kommt es auf Talent oder Gesundheit an, die dem einen geschenkt werden, dem anderen nicht. Und drittens ist es enorm wichtig, in welchem Land und in welcher Zeit man geboren wurde. Wer in Deutschland geboren ist, hat Glück im Vergleich zu jemandem, der im afrikanischen Äthiopien auf die Welt kam, im Wüstenstaat Mali oder im Irak. Das sind Länder, in denen heute die Mehrheit der Bevölkerung in bitterer Armut lebt. Vor 10.000 Jahren jedoch sah das anders aus. Da war in Äthiopien oder Mali, so vermutet man jedenfalls, die Landwirtschaft schon viel weiterentwickelt als bei uns. Und hätte vor 10.000 Jahren auf dem Gebiet des heutigen Irak, in der Osttürkei oder Syrien jemand gehört, dass einmal aus diesen Regionen Menschen der Arbeit wegen in das Gebiet des heutigen Deutschlands flüchten würden, dann hätte der wahrscheinlich nur ungläubig den Kopf geschüttelt. Die Deutschlandgegend der Welt war damals nämlich völlig rückständig. Da zogen Hinterwäldler herum, die von Ackerbau und Viehzucht keine Ahnung hatten. Das heutige Europa war Entwicklungsgebiet, dritte Weltgegend. Erst eine gewisse Entwicklungshilfe aus dem fruchtbaren Vorderasien gab der Landwirtschaft Griechenlands, Italiens oder Deutschlands den nötigen Anschub. Das Starterpaket bestand vor allem aus Getreide, Hülsenfrüchten und Vieh. Das war der Grundstock für unsere heutige Landwirtschaft. Vor 10.000 Jahren war der heutige Nahe Osten ein fruchtbares Gebiet mit Flüssen und Wäldern, das sich bestens für Bepflanzung und Viehhaltung eignete. Es hatte jedoch einen schweren Nachteil. Es regnete nicht viel. Die Pflanzen konnten nicht sehr schnell nachwachsen. Und von Ökologie und den schlimmen Folgen der Umweltzerstörung wusste man damals auch nichts. Erst wurden die riesigen Wälder abgeholzt, dann fraßen die Ziegen das Gras ratzekahl weg und am Ende versandeten ehemals fruchtbare Täler. In Europa hatte man dagegen Glück. Es fiel mehr Regen und die Pflanzen wuchsen schneller. Europa holte so seinen Jahrtausende-Rückstand auf.